ist das eigentlich so? Das versuchen wir hier in der nächsten Halbzeit. Hören Sie jetzt gute Gespräche und neueste Ansichten im Burgfunk. Hallo, liebe Freunde. Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe unseres Burgfunks. Ich sitze jetzt hier auf der Freilichtbühne und ich habe das Glück, hier zwei Musical-Stars neben mir zu haben. Zu meiner Rechten den Alex und zu meiner Linken den Sascha. Seid gegrüßt. Ja, moin, moin. Hallo, hallo. Ja, also, okay. Noch etwas habt ihr beiden zusammen. Ihr habt beide bei Joseph gespielt. Ja, ja. Zeitversetzt aber. Ein wenig zeitversetzt. Und zwar, ich habe es mir aufgeschrieben, du warst 2003. Genau, ja. Und du hast es letztes Jahr ja hier gemacht. Genau. Wir haben uns schon mal zusammen unterhalten, Sascha. Und zwar, hast du nun ungefähr eine Ahnung, wann das war? Ja, das muss dann 2001 gewesen sein. Richtig? Mit Caroline Fortenbacher, da waren wir hier bei Jesus Christ Superstar. Sehr gut. Wahnsinn. So ein Gedächtnis. Dinge vergisst man nicht. Genau. Wir beiden haben uns ja noch nicht so weit kennengelernt. Also Alex, du bist jetzt quasi das dritte Mal in Tecklenburg. Zweimal hast du hier in den Stücken gespielt und jetzt hier bei der Musical Gala. Was gefällt dir eigentlich so an Tecklenburg? Ja, man muss sich hier leider ist jetzt Radio, deswegen kann man das nicht sehen, aber man muss sich einfach nur mal umgucken. Es ist immer eine sehr familiäre Atmosphäre. Es ist wirklich einzigartig. Hier wird auch nicht an der Qualität gespart, wie an manchen anderen Theatern, sage ich jetzt mal. Hier sitzen immer noch 14, 15 Leute im Orchester. Ja, ob jetzt auf der Bühne, hinter der Bühne, es macht einfach wahnsinnigen Spaß, auch wenn es regnet. So. Also das Wetter macht uns hier keinen Strich durch die Rechnung. Es ist was ganz Besonderes, auf dieser Bühne zu stehen. Ich komme ja auch aus dem Münsterland, von daher ist es noch mal mehr ein Anliegen. Ja, wie du gerade schon gesagt hast, ich habe Shoeless Manitou gespielt und Joseph letztes Jahr und bei der Tecklenburg Gala, bei der Pfingst Gala bin ich jetzt zum dritten Mal mit dabei. Das ist ein großer Spaß und wirklich immer ein Highlight im Jahr. Sascha, die Pfingst Gala ist jetzt zum 15. Mal. Das ist ja nur ein kleines Jubiläum. Nur 15 Mal? Erinnerst du dich eigentlich noch an das erste Mal und aus welchem Grund oder wieso ist sie entstanden? Ja, also das war auch 2001. Ich muss dazu sagen, das 15. Mal heute, ich habe mit Klaus reingefeiert heute Nacht. Nein, das war auch 2001 und das war, da kann ich mich auch noch erinnern, das war am 4.6., das war sogar mein 25. Geburtstag. Ich hatte also quasi den größten Geburtstagschor, den man sich vorstellen könnte. Radulf Beulke hat mich damals angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, eine Gala hier zu machen. Es gab hier ein paar Jahre davor schon mal eine und ich habe ihm dann gesagt, ich könnte mir das gut vorstellen, allerdings würde ich gerne ein paar neue Wege gehen, weil also damals war es eigentlich üblich, dass man macht eine Musical-Gala, dann singt man ein Musical. Und wir haben eben damals, also es gab es ja noch nicht diese Compilation-Shows wie heutzutage, wie Mamma Mia oder Udo Jürgens, wie Rocco, gesagt, wir brauchen einfach im zweiten Teil Songs, die Leute von den Sitzen reißen, was mit Musical damals einfach schwerer ist. Und dann haben wir gesagt, okay, wir probieren mal das Konzept Musical meets Pop. Kein Mensch wusste, viele haben gesagt, ihr seid verrückt, das funktioniert nicht und es geht nicht. Ja, Erfolg hat uns recht gegeben. Und wie war der Zuspruch damals? Erinnerst du dich noch? Ja, der war sehr, sehr gut. Also es war von allen Seiten gut. Die Zuschauer fanden es toll. Die Solisten, die damals dabei waren, fanden es toll. Weshalb dann auch nach und nach natürlich immer jetzt Leute sagen, Mensch, ich will auch mal dabei sein. Oder ich komme gerne mit Pia Daus, die leider dieses Jahr krankheitsbedingt absagen musste, die jedes Jahr nach der Gala sagt, ich komme aber nächstes Jahr wieder, gell? Radulf, bitte, bitte, ich will wiederkommen. Also das spricht für uns und für das ganze Team hier, dass ich eben Leute, die ja wirklich zig Konzerte und Galas machen oder auch wie Alex, trotzdem immer wieder hierher kommen und sagen, es macht einfach unfassbar viel Spaß hier, spricht für sich. Das macht süchtig auf jeden Fall. Wann fängst du eigentlich an zu vorbereiten? Also ist das hier nach der Gala schon vor der Gala oder wie läuft das? Teilweise ist in der Gala schon vor der Gala. Also es ist wirklich so, dass das das ganze Jahr eigentlich die Planung ist. Also wenn ich dann irgendwie mal Ideen habe, mit Solisten oder Radulf hat Ideen, wir sprechen uns dann immer ab. Es kann sein, wenn ich morgen mit dem Auto losfahre und es kommt irgendein Song im Radio, dass ich den direkt irgendwie ausschreibe und sage, Mensch, das wäre was für nächstes Jahr. Also die Planung ist eigentlich immer, die läuft quasi immer. Also wir haben jetzt schon Gedanken oder auch heute schon gesagt, Mensch, das könnte man nächstes Jahr mal in die Richtung was probieren oder das könnte man vielleicht noch verbessern. Also es ist ein stetiger Prozess. War es bei dir, Alex, auch schon nach der Gala, vor der Gala letztes Jahr oder bist du erst dieses Jahr dazugekommen dann? Nee, ich war ja schon die letzte, ist ja meine dritte Pfingstgala jetzt. Ja, das ist aber wie Sascha sagt, also wir unterhalten uns, während das Programm gerade läuft, haben wir schon Ideen fürs nächste Jahr. Und deswegen, für mich, muss ich auch nochmal sagen, ist es wirklich auch immer so ein, das meine ich jetzt nicht, wenn ich wie Urlaub sage, meine ich nicht, dass es Entspannung ist, sondern es ist wirklich immer so ein Highlight im Jahr. Ich bin ja auch viel unterwegs, mache viel unterschiedliche Sachen, bin mit meiner Musik unterwegs, spiele hier und da Rollen, bin in der Fernsehlandschaft unterwegs und dann ist aber diese Pfingstgala jedes Jahr und das ist, man trifft sich da jedes Jahr wie so ein Familientreff und gibt einfach nur Vollgas. Und man darf ja auch nicht vergessen, die Leute, wie die jedes Mal hier auf den Bänken stehen teilweise und wirklich von der ersten Minute an einfach nur eine Party hier starten und die Burg abreißen, mehr oder weniger. Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und was Sascha da irgendwie echt geschafft hat, auf die Beine zu stellen, das muss erstmal jemand toppen. Also das ist wirklich... Das ist schon immer fest eingeplant. Und ich glaube, wir reden gleich auch nochmal, dass ich nächstes Jahr auch wieder mit dabei bin. Schauen wir mal. Aber es ist wirklich ein Highlight. Das kann man nicht anders sagen. Es hat da fast dazu, gerade vor 10 Minuten hat Sandy Mölling eine SMS geschickt, dass sie uns ganz viel Spaß wünscht und auch wahnsinnig gerne heute dabei wäre und sehr vermisst. Und ich soll alle ganz lieb grüßen. Also auch mit dabei, oder? Nee, ich habe gesagt, steig ins Auto, komm. Aber ne, sie wird es nicht mehr schaffen. Von der Gala jetzt so ein bisschen weg. Du bist eigentlich, sage ich mal, Alex, eine... Naja, Rampensau, habe ich bald gesagt. Du bist ja schon mit 10 Jahren im Fernsehen gewesen bei der Mini-Playback-Show. Oh ja. Du hast auch, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, selbst Musik gemacht auf dem Gymnasium. Und naja gut, DSDS wird untrennbar also mit deinem Namen verbunden sein, weil du der erste Sieger gewesen bist. Wie war das nach der Zeit von DSDS, mit einem Mal als 19-Jähriger mit so einem Ruhm zurechtzukommen? Man wird auf der Straße gesehen und so weiter. Ist das schwer? Wie fange ich jetzt da an? einfach ist es nicht. Aber das ist ja generell. Ich meine, wir sind ja, wie du gerade gesagt hast, alle Rampensäue. Und von daher lieben wir das, was wir machen. Und da überall, wo auch Sonne scheint, ist immer auch Schatten. Und überall, wo man viel erreicht oder auch Erfolg hat, sind auch viele Neider, die einem das nicht gönnen. Aber man muss halt der Typ dafür sein, dass man das irgendwo einfach von sich abblocken kann. Weil ich mache es ja für die Leute, denen es gefällt und die einfach Spaß dran haben wollen. Und... Das ist aber immer eine Herausforderung, die liebe ich einfach. Die liebt auch Sascha, ja. Und deswegen sitzen wir beide hier und machen das seit Jahren. Und wie ich gerade schon gesagt habe, ich meine, das gehört einfach auch mit dazu. Also ich habe ja mich dann auch nicht rausgeruht. Ich habe ja dann weitergemacht. Ich habe eine Ausbildung in Schauspielgesang gemacht. Ich habe meinen Horizont erweitert, auch mit dem Musical-Standbein, was ich mir dann aufgebaut habe. Und da bin ich einfach sehr, sehr dankbar, dass ich das machen kann, weil das Wichtigste ist natürlich immer, dass es auch gut bei den Leuten ankommt. Ansonsten steht man, ja, oder sitzt man ganz schnell wieder zu Hause auf der Couch und macht alles, nur nicht auf der Bühne stehen. Und Gott sei Dank darf ich das immer noch machen. Den Leuten gefällt es und ich bin stolz drauf. Und ich kann immer nur noch diesen Bogen spannen, dass wir jetzt wieder hier alle in Teckelburg sitzen. Das ist aber auch das, was für mich total wichtig ist, jetzt nicht nur... zu sagen, so, ich habe jetzt irgendwann mal DSDS gewonnen und ich habe dies oder jenes gemacht, sondern solche Konzerte wie heute holen einen wieder total zurück auf den Boden der Tatsachen und das ist Familie hier und das ist sehr, sehr wertvoll und da bin ich einfach stolz, dass ich das machen kann. Du bist ja auch eine Rampensau, sage ich mal. Du machst ja nicht auch nur Musicals, obwohl dein Weg eigentlich über Musicals angefangen hat. Aber du bist eigentlich, sage ich mal, auf der Rocking-Art, auf der Rocking-Schiene unterwegs, richtig? Ich wollte auch eigentlich immer Rockstar werden als Teenager, aber als ich dann in das Alter kam, war das nicht mehr so verbreitet. Also, aber er hat natürlich immer auch sehr rockaffine Rollen gespielt. Also Jesus Superstar, Hair, Tanz der Vampire, was ja auch von Jim Steinman geschrieben ist, jetzt seit 2004 We Will Rock You. Also ich, auch wenn ich Musical gemacht habe, allein natürlich schon von meinem Äußeren, werde ich eher immer in solche Rollen besetzt. Mache aber eben auch ganz, ganz viel mit Rockbands nebenher, weil es halt einfach auch so mein musikalisches Zuhause ist. Und dann eben gerade die Rock Meets Classic Tour, die ich ja jedes Jahr mache als Backgroundsänger, wo ich dann eben für so die Helden meiner Jugend singen darf und dann tagsüber im Tourbus die Anekdoten zu ihren Songs erzählt bekomme. Das ist somit das Schönste, was man sich vorstellen kann. Das wollte ich sagen, das liest sich ein. Wie stehen wir denn eigentlich mal zusammen auf der Bühne, du? Also außer bei Konzerten. Ja. So ja, Jesus Christ Superstar und so wäre doch mal was. Das wäre mal was. Ich wollte gerade sagen, du, also wenn das liest, wenn Who is Who, der Rockmusik, wo du mitmachst, ich darf mal hier meinen Zettel gerade gucken, das ist ein Ian Gillan dabei, Jim Jamison von Survivor, Chris Thompson von Manfred Mann, Mitch Ure war dabei von Ultravox und. Also, naja, nicht übel, ne? Ja. wie bist du an das gekommen? Gibt es auch ein Casting oder wie geht das? Nee, das war so, wie es halt diese Zufälle im Leben gibt. Ich hatte Karten vor ein paar Jahren mit meiner Frau, mit Doris Marlis, für Rock Meets Classic und in Frankfurt und habe dann ein paar Tage vorher mitbekommen, dass ein Bekannter, der auch Musical macht, da irgendwie involviert ist als Tourmanager. Der hat mich wiederum dem Bandleader vorgestellt, Matt Zinner, der hinter der ganzen Sache steht. Und Matt wiederum lebt in der Nähe von Stuttgart. Und dann habe ich Matt zu We Will Rock You eingeladen und habe ihm dann einfach gesagt, wie man das so sagt zwischen Tür und Angel, falls du mal noch einen Background-Sänger brauchst, dann denk gerne an mich. Und das hat er getan, Gott sei Dank. Und so bin ich jetzt quasi mit im Boot. Super. Zufall, sag ich mal. Du hast jetzt eine Ausbildung noch in Hamburg gemacht als Musical-Sänger, Alex. Ja, Schauspieler, und Schauspieler und Sänger. Sorry. dann bist du aber auch nachdem sofort nach Berlin gekommen und hast eine Hauptrolle gespielt. War das auch jetzt so wie bei Sascha gerade so der Zufall oder musstest du da richtig auch durch ein Casting gehen? Es war auch mehr oder weniger Zufall, weil ich weiß noch, dass ich damals auf Tour durch Berlin war und habe damals mein neues Album vorgestellt und dann in diesem Zufall habe ich dann quasi Job van den Ende mal kennengelernt und das ist ja der größte, also wenn nicht sogar der größte Musical-Produzent, den Europa hat. Mhm. Ja, und wir sind ins Gespräch gekommen auf einer Veranstaltung und dann fand er mich ganz spannend als Typ, weil damals kam das Musical Die drei Musketiere raus in Berlin und hat mich so ein bisschen als D'Artagnan gesehen. Und lange Rede, kurzer Sinn, er hat gesagt, komm, geh doch mal auf meine Academy und so, weil ich hatte damals schauspielerisch noch keine Erfahrung, wollte es aber immer mal machen und ausprobieren. Und habe dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Blut geleckt. Und es wurde dann aber nicht erstmal D'Artagnan, weil die Ausbildung, weil ich das auch richtig machen wollte. Und nicht nur so ein Crashkurs, der ein paar Monate gedauert hat, sondern war dann wirklich knapp über ein Jahr auf der Academy, hat mich ausbilden lassen. Und dementsprechend kam dann Roman Polanski um die Ecke und hat mich dann für den Alfred damals gecastet. Und ja, das war natürlich sehr spannend und natürlich auch direkt ein Knall, mit den ich auch so nicht erwartet hätte, weil daraufhin kam eine Rolle nach der anderen. So mein Hauptding, meine Musik ist so ein bisschen erstmal ins Hintertreffen geraten, weil natürlich, wenn man eine Rolle annimmt, eine Hauptrolle, auch in anderen Stücken heißt es wirklich 7-8 Shows die Woche und dann bleibt wenig Zeit für die eigene Musik. Ich habe dann noch Tarzan danach gespielt, 3,5 Jahre, habe in der Anfangszeit von Tarzan auch noch parallel mein Album aufgenommen, was ich auch nicht so promoten konnte, weil ich dann wirklich 3 Jahre lang als Tarzan auf der Bühne stand. Aber das ist wirklich ein Standbein, ich sage mal Standbein, das klingt eigentlich viel zu klein, das ist wirklich eine neue Welt, die mir quasi eröffnet wurde, was wahnsinnig Spaß macht, weil als Musical-Darsteller kannst du dich nochmal ganz anders auf einer Bühne austoben und wenn ich jetzt meine eigene Musik wieder mache, kann ich eine andere Seite und meine persönliche Seite wieder zeigen. Also das ist einfach toll, dass man diese Vielseitigkeit oder dass ich diese Vielseitigkeit jetzt auch leben darf und ja, also wie es immer so ist, es beginnt mit einem Zufall und was sich dann für Türen öffnen, das wundert einen selbst immer. Hast du auch Phil Collins kennengelernt? Ja, klar. Also damals war das ja auch so, dass man schon gemerkt hat, dass Tarzan sein Baby war. Und ich wurde eingeladen zu Audition und plötzlich steht Phil Collins im Raum und sagt, ja, okay, let's go, guys. Und das war halt natürlich schon ein Moment für mich, wo ich innerlich auf die Knie gefallen bin. Weil ich habe damals in der Schulband, in meinen Anfangszeiten mit 12, 13, habe ich Another Day in Paradise gesungen. Das waren all solche Songs, wo ich wirklich... ja, die haben mich so ein bisschen geprägt damals, ja. Und das sind Songs, mit denen ich zur Musik gekommen bin. Und dann mit Phil Collins in einem Raum, er am Klavier, ich stehe daneben und singe Tarzan-Songs. Das war schon ein Moment, der sehr surreal war. Und dann Ausflug zum Sat.1, zur Telenovela. Ja, das hat auch Spaß gemacht, weil damals habe ich natürlich auch gelernt, so vor der Kamera zu stehen, das ist auch nochmal was anderes. Also auf einem Musical oder auf einer Bühne zu stehen, heißt immer auch sehr groß zu spielen, ja, weil der Letzte in der Reihe, Nummer 2500, der die Karte gekauft hat, muss auch die kleinste Mimik wahrnehmen. Und plötzlich vor der Kamera zu stehen, wo nur, wenn man eine Augenbraue hochzieht, das schon eine große Geste ist, das war eine tolle Erfahrung. Und für die bin ich dankbar, aber wie gesagt, mich hat es dann wieder auf die Bühne getrieben, weil ich habe schon gemerkt, dass nach dem Take, ja, wenn keiner applaudiert, fühlt sich das komisch an. Ich bin absoluter Bühnenmensch und der Applaus ist unser Brot und dafür machen wir das. Besteht da die Hoffnung auch bei dir, dass man dich mal irgendwo im Fernsehen sieht? Wahrscheinlich so von meinem Optischen irgendwie als Krimineller oder so. So Mafia-Boss wird wahrscheinlich irgendwie. Ja, so irgend so ein Motorrad, so ein Hells Angels wahrscheinlich. Also ich habe keine Ambitionen in die Richtung, weil ich glaube, das würde mir auch fehlen. Also ich finde Film auch bewundernswert, weil... Also man hört es ja immer nur auch, ich kenne viele Kollegen, die Film machen und diese endlose Warterei und dann auf den Punkt, das quasi so exakt zu machen und dann aber nicht mal Applaus zu kriegen, das wäre nicht mein Ding. Ich würde wahrscheinlich dann so 20 Leute engagieren, die einfach immer klatschen, wenn ich irgendwas gemacht habe. Bei dem wird ja nach jedem Take applaudiert, aber das wäre mir dann eben auch zu doof. Also nein, aber wie Sascha schon richtig sagt, das ist ja wirklich eine Sache. Leute, die vom Film kommen, fragen mich ganz oft, wie macht ihr das denn? 8-mal die Woche das Gleiche. Und ich frage dem immer im Gegensatz, ja, wie macht ihr das denn? Irgendwie 3 Wochen lang nur rumwarten für eine Szene. Also man muss wirklich dafür gemacht sein, man muss der Typ dafür sein. Sehr gut. Sascha, tanzt du gerne? Ja, kommt drauf an, was. Also Musical muss ich ja manchmal auch tanzen und... man nennt das ja Mover, wenn man Sänger ist. Und ich gebe mir da immer Mühe. Doris, die ja Choreografin ist, sagt immer, ich hätte die unfassbare Gabe, es einfach so gut zu faken, dass es obenrum einfach aussieht, als hätte ich es richtig drauf. Aber wenn man auf die Füße guckt, dann ist es ganz, ganz schlimm. Von daher, ich kann mir jetzt denken, auf was die Frage irgendwie abzielt. Ich würde das nicht hinkriegen. Ich muss das auch sagen, das war äußerst beeindruckend. Also was Alex da bei Let's Dance abgeliefert hat, das war wirklich unfassbar. Also da muss ich heute, da hätte ich auch jetzt, müssen wir mal applaudieren. Das war wirklich... würde ich mir nicht zutrauen. Und ich habe auch gerade wieder, also ich probe gerade für eine Show in Neunkirchen, wo auch Tänzer dabei sind. Und ich hatte gerade wieder mit denen die Konversation. Ich habe wirklich Hochachtung, also dieser Tänzerberuf, ob sie jetzt Balletttänzer sind oder am Theater oder eben so Standardtänzer, dieses tägliche, stundenlange Training und Körperschinden und mit Blasen tanzen und durch den Muskelkater, das könnte ich nicht. Könnte ich nicht. Also da muss ich echt alle Hüte ziehen, was die da abliefern. Für mich wäre das nein. Also wenn einer anruft, Let's Dance, ich nur wenn Alex mich trainieren würde. Workshop, 2 Wochen Workshop bei Alex. Aber das Lustige ist ja wirklich immer, und das, was die Leute nicht gesehen haben, sind ja die ganzen Verzweiflungstaten, die ich da auch gebracht habe. Man hat ja immer nur den Auftritt gesehen, den ich dann wirklich nach einer Woche Training dann irgendwie, Isabel war auch immer schon kurz vorm Verzweifeln bei mir, weil ich sag mal so, ich bin ja auch kein ausgebildeter Tänzer und viele Leute kommen immer auf mich zu und sagen, ja, du kannst das ja schon alles, weil du Musical machst und so. Ich habe ja nie eine Tanzausbildung gehabt und ich habe mir da wirklich, damals hatte ich schon mal eine Anfrage von Let's Dance, wo ich dann aber auch gesagt habe, oh Gott, wie soll ich das denn machen und so. Und dann, jetzt hat es halt irgendwie gepackt und jetzt hat mich auch die Herausforderung irgendwie gereizt. Und ja, wie gesagt, das war jetzt einfach eine Sache, dass die dann auch so geklappt hat, ja, hätte ich dann auch nicht gedacht. Klingt jetzt auch wieder blöd, aber so wie Sascha halt sagt, ja, ich habe mich in dieses Haifischbecken hineinschmeißen lassen und ich war froh, dass Isabella an meiner Seite war, die mich auch echt geschliffen hat. Also von daher... aber dass es natürlich dann irgendwie zum Sieg reicht und dass es dann auch echt so aussieht, letzten Endes hätte ich mir nie erträumen lassen. Ja, es war grandios. Ich habe das, also wirklich, das ist die Staffel, glaube ich, die ich von A bis Z geguckt habe. Die Technik hat uns gerade zur Eile gemacht. Ja, gut, dann würde ich sagen... Man hört schon so leichte Geräuschkulisse im Hintergrund. Dann ganz kurz noch eine Frage. Deine nächsten Projekte, Alex? Ja, ich spiele nach wie vor in Dortmund immer noch Jesus Christ Superstar und habe jetzt im nächsten Jahr, ab Dezember wird geprobt, auch die gleiche Rolle in Basel angenommen. Also im Theater Basel werde ich auch noch Jesus Christ Superstar spielen. Ich bin gerade auf der Zielgeraden für mein 6. Album und das ist wirklich eine Sache, wo ich mich unfassbar drauf freue, weil ich habe jetzt 4 Musical gemacht und werde jetzt, nachdem ich das letzte Mal erstmal eine Musical-Rolle angenommen habe, mit Basel, Jesus Christ, erstmal wieder richtig Gas geben, was meine private oder eigene Musik angeht. Und da schauen wir mal, ob wir uns nächstes Jahr hier wiedersehen und hoffe ich doch bei der Teiklimo-Gala. Aber ich freue mich wahnsinnig auf mein 6. Album jetzt. Alles klar. Und bei dir, Sascha? Ja, steht viel an. Also Neunkirchen, neue Show jetzt, Big Bang Boom. Werde im Sommer, Juli, August viel in Köln sein mit Bibel Rucku. Wir gehen in den Musical Dome zurück, wo wir 2004 angefangen haben. Und dann im September wieder her in Mannheim im Kapitol. So, also Eile, ich sage danke, recht herzlichen Dank, dass ihr so kurz vor dem Auftritt hier noch oder vor den Proben dort Zeit gefunden habt. Danke, Alex. Sehr, sehr gerne. Danke, Sascha. Danke dir. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal einmal hier in Tecklenburg wieder. Hoffe ich auch. Und tschüss. Ciao.